Heute tritt wieder Jewgeni Marlow aus Moskau in Aktion. Seit 1934 träumt er davon, ein cooler Privatdetektiv zu sein, so wie sein amerikanischer Namensvetter Marlow eben. Das Private hat sich im Zentrum des Kommunismus schnell erledigt, denn seine einzigen Aufträge erhält Marlow von der Parteispitze, die ihn immer nur als nützlichen Idioten missbraucht. Inzwischen hat sich Marlow über Stalin und Chruschtschow bis ins Jahr 1968 hinübergerettet und kriegt es jetzt mit Brezhnev zu tun. Marlow und der Alpha Spider von David Zane Meyrowitz. Regie Jörg Schlüter. Genossen, wir leben in einer komplizierten, stürmischen Zeit. Unsere Panzer in Prag sind nicht Ausdruck einer Okkupation. Das hier ist mein Transistorradio Atmosphäre 2 aus 100% gefälschtem Bakelit. Es leistet mir Gesellschaft, während ich hier sitze und warte, dass vielleicht ein Kunde auftaucht, der niemals kommen wird, was ungefähr 97% meines Arbeitstages ausfüllt. Ich, Jewgeni Marlow, SOGA, Schnüffler ohne gewinnbringenden Auftrag. Der Aserbaidschaner, dem ich diesen kleinen Goldschatz auf dem Schwarzmarkt im Gorbuschka-Viertel außerhalb von Moskau abkaufte, schwor bei der Jungfräulichkeit seiner Mutter, dass er sogar Kurzwellensender aus Kuba damit empfangen könne. So dass ich möglicherweise sogar Javier Cugat und sein Orchester hören und meine tollpatschigen Rumba-Schritte üben könnte. Doch die traurige Wahrheit ist, dass mein Atmosphäre 2 ausschließlich einen Moskauer Sender empfängt, der nichts als Reden von Leonid Iljitsch Brezhnev, dem obersten Warzenschwein einer Meute von ähnlich aussehenden und ähnlich klingenden Warzenschweinen aus dem Kreml-Schweinekoben ausstrahlt. 27 Stunden pro Tag. Ist der Kraftquell unserer Bewegung. Die Rede hat der Boss schon vor 5 Jahren gehalten. Darum macht sie ja heute Schlagzeilen. Kommen Sie rein, Brovin. Die Tür, die es schon lange nicht mehr gibt, steht immer offen. Einen Schluck Kentucky-Limonade aus Armenien? Ich habe versucht, Sie anzurufen, Marlow. Tja, ich habe seit 5 Jahren meine Telefonrechnung nicht bezahlt. Wie sollte es da funktionieren? Also, der Privatsekretär des Oberwarzenschweins hat das Bedürfnis, sich privat mit Moskaus einzigem Privatdetektiv zu treffen, weil es zu riskant ist, das Telefon zu benutzen. Normalerweise mache ich ein bisschen Smalltalk, bevor ich das Geschäftliche angehe. Boah, Smalltalk aus einem großen Maul wie dem Ihren, Brovin, hat einen üblen politischen Mundgeruch. Marlow, Marlow, wer redet denn von Politik? Worum geht es also? Madame Brezhnev betrügt ihn mit dem Eismann? Welcher Eismann mit einem Rest Selbstrespekt würde sich denn auf diese Weise besudeln wollen? Womit wendet sich Warzenschwein Nummer 1 dann so vertrauensvoll an Marlow? Ein Auto müsste geholt werden. Suchen Sie einen Chauffeur. Der Boss will Sie, Marlow. Es war also eine Zwangsheirat. Und der Vater der Braut hatte den Stutzen schon so tief in meinen Nüstern, dass der Schuss meinen Blinddarm rausgeblasen hätte. Um 4 in der Früh brechen Sie auf. Warum nicht gestern? Ich bin frisch, hab noch vor 4 Tagen geduscht. Oder waren's 5? Ihren Reisepass bekommen Sie bei Abfahrt des Zuges. Das Bild in meinem neuen Reisepass war offensichtlich aus der KGB-Denkmalgalerie entwendet worden. Darunter stand mein neuer Name: Luigi Bondini. Warum ich Luigi Bondinis Reisepass brauchte, um Brezhnevs neues Auto abzuholen, war eine Frage, für die es sich nicht lohnte, eine Antwort zu suchen. Nein, Marlow. Verfolge deine vielversprechende Karriere als Oberhanswurst und starre aus dem Zugfenster auf die liebliche Umgebung Moskaus. Mit den malerischen Blechdachbuden unter dem matschigen Schneeregen treiben. Mit den Ladas und Moskvichs, die bergauf geschoben werden, sei es aus Mangel an Benzin oder an Ersatzteilen. Und den Meuten tollwütiger Hunde, die an die Bündel der Morgenausgabe der Pravda pissen. Die Wahrheit, Pinocchio. Mehr will ich nicht. Tja, die hört einfach nicht auf, aus meinem mit eurer ekligen Gefängnis-Spaghetti-Soße gefüllten Magen zu rülpsen. Doch bevor sie meine Kehle erreicht, verwandelt sie sich in reine Galle. Oh! Ist dir klar, Mister, wer immer du bist, dass du tief in der Scheiße steckst? Nein. Aber wenn sie mir die Melodie vorsummen, kann ich sie auf meiner Harmonika improvisieren. Das ist kein Spiel, Pinocchio. Du sitzt im Revivia-Gefängnis von Rom. Und wenn du mir nicht sagst, wer du bist, kannst du hier versauern, bis dein scheiß Mütterlein deine Überreste abholen kommt. Warum sollte ich nicht Luigi Bondini sein? Das ist doch mein Foto in dem Pass. Weil Luigi Bondini tot ist. Nicht nur tot. Ermordet. Hier in Rom heute Morgen. Alle seine Papiere gestohlen. Einschließlich Reisepass. Die Leiche in den Fluss geworfen. Armes Kerlchen. Nicht so arm wie du, Mister Wer zum Teufel du auch immer bist. Ich arm? Warum denn das? Weil ich dich wegen Raubmordes ersten Grades verhafte. Genieße deinen Aufenthalt bei uns. Ich wollte immer schon mal die ewige Stadt besuchen. Ist das der berühmte Trevi-Brunnen hier am Boden? Genau gesagt handelt es sich um den Pisspot des letzten Insassen dieser Zelle. Er hat offenbar vergessen, ihn auszuleeren. Pinocchio. Macht nichts. In meinen Memoiren kann ich ja behaupten, es sei erlesener Valpolicella gewesen, der da mein pockennarbiges Punim überschwemmte. In Wahrheit aber erkundete Marlow wieder einmal die geheimen Pisslöcher des Lebens, um am Ende nach abgestandenem Urin zu stinken. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur durchblicken lassen müssen, dass ich Drecksarbeit für Tawarisch Leonid Brezhnev drüben im Kreml zu erledigen hatte, um diese Spaghettifresser zum Zittern zu bringen. Aber Brovin hatte mir ja sehr deutlich gemacht, dass es an dem Job nichts zu diskutieren gab, nur blinde Mitarbeit. In Wirklichkeit war ich gar nicht hier. Und ich war niemand, nicht einmal Luigi Bondini, der im Flussbett des Tibers Schmetterlingsschwimmen trainierte. Scheint heute dein Glückstag zu sein, Pinocchio. Heißt das, Sie sind gar nicht hier? Meine Schwester ist da, Pinocchio. Sonst wärst du nur ein Pferdefleisch. Ich habe keine Schwester. Du solltest aber lieber eine haben, denn sie will dich hier rausholen. Ach so, die Schwester. Ich dachte, sie hätten die gemeint, die ich nicht habe. Sie wartet oben mit dem Gefängniswärter. Raff deinen Plunder zusammen und mach, dass du wegkommst. Und lass dir eines sagen. Sieh zu, dass du schleunigst wieder auf den Viehtransporter steigst, der dich nach Italien gebracht hat. Und lass mich deine hässlichen Zähne nie wieder sehen. Kannst du dir ausmalen, was ich mit dir mache, wenn du hier jemals wieder auftauchst? Oh, lassen Sie mich raten, Inspektor. Könnte es vielleicht sowas sein? Du Scheißgeich! Und dann, Inspektor Galano, dann würden Sie wahrscheinlich die Angelegenheit so vollenden. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Sie haben ihm den Kiefer gebrochen. Ich habe nur versucht, ihm die Skorpione von der Zunge zu kratzen. Sie sind also der berühmte Marlow. Sie sind also die berühmte Wer zum Teufel sind Sie, Schwester? Sie brauchen nicht mehr zu wissen, als man Ihnen sagt. Mehr als man mir sagt, ist in der Regel weniger, als ich schon weiß. Hören Sie zu, Marlow. Nein, Sie hören mir erst mal zu, Eisenschwester. Selbst wenn ich den Olympiarekord im Sprung vom Hochseil in einen Haufen Schweinescheiße innehabe, so gibt es da etwas, was sogar der Dummkopf Marlow begreifen kann. Man wird nicht für Raubmord ins Loch geschickt, um dann dem Oberinspektor den Kiefer zu zerschmettern und wieder rauszutänzeln und dabei Ochi Chornia zu pfeifen, nur weil plötzlich eine imaginäre Schwester auftaucht. Ich musste behaupten, dass Sie mit einem Sonderauftrag aus der Sowjetunion hergeschickt worden sind. Da wollten Sie lieber einen internationalen Zwischenfall vermeiden. Sehr hübsch gelogen, Schwester, wer immer Sie sind. Diese Ithaker haben mich erwartet. Das heißt, irgendwer hat ihnen zugeflüstert, dass ich in dem Zug sitze und Luigi Bondinis Reisepass bei mir habe. Aber, Eisenschwester, es geht nicht darum, wer oder warum jemand informiert wurde. Die eigentliche Frage lautet, wer will Marlow in all das verwickeln? Niemand anderem konnte man trauen. Aha. Wir wollen die Italiener in die falsche Richtung ablenken. Oh, das wollen wir. Es ist also das berüchtigte Wir, das bestimmt, wo es lang geht. Wenn Sie so wollen. Au! Lassen Sie mich los! Nein, ich will nicht zu Eisenschwester. Wenn es Ihre Titelgeschichte ist, dass wir streunende Sowjets und ipso facto Staatssicherheitsagenten sind, dann sagen Sie mir, was zum Teufel wir hier im Namen Lenins verschleiern sollen. Autsch! Einen Alfa Romeo 6C 2300 Pescara Spider! Eisenschwester entpuppte sich als Magdalena aus Vilnius. Sie sprach fließend Macaroni, besaß einen doppelten Doktortitel im Fach klassische Sportwagen der 40er Jahre und ein Fahrgestell so perfekt wie ein Lamborghini. Die ideale Frau, um Leonid Iljitsch Brezhnevs neues Spielzeug pünktlich zur Parade am 1. Mai vor die Kremltore zu überführen, damit es vor den T-54-Panzern herfuhr. Und da ich nun mal als ihr inoffizieller Beschützer zu fungieren hatte, funkte es auch sofort zwischen uns. Ich warne Sie, Marlow. Halten Sie Ihre dreckigen Hummerkrallen im Zaum. Ich bin nicht eins von diesen Moskau-Flittchen zu einer Kopeke das Dutzend, inklusive laufmaschiger Strumpfhose aus dem Intershop. Oh. Denn mir war klar, dass wir das perfekte Team für diese heilige Mission darstellten. Ich, der männliche Beschützer, und Sie, das kleine, gehorsame Schulmädchen mit einem Herzen aus Marzipan. Oh. Nur damit Sie Bescheid wissen. Donnerwetter. Oh. Ich bin dazu ausgebildet, einem Mann den Arm an 12 Stellen zu brechen, bevor sein Gehirn auch nur Zeit hat, den Schmerz zu registrieren. Und ich kann Ihnen mit einem AK-47 aus 200 Meter Entfernung die Fingerspitzen wegschießen. Eine Braut, wie ich sie mit nach Hause nehmen würde, zu meiner alten Babuschka in den Ural. Sie könnte mal schnell vor dem Mittagessen ein paar Birken zu Feuerholz zerkleinern. Einen wilden Elch mit 3 Fingern erdrosseln, um uns ein Festmahl zu sichern, und schließlich beim Nachtisch zur Unterhaltung mit ein paar Bergbeeren ringen. Ein hübsches Märchen. Aber irgendwie war es einfach nicht ganz koscher. Wozu dieser ganze Zirkus? Nur für ein Auto? Nicht einfach irgendein Auto. Es hat einen Stammbaum. Wozu braucht denn das Kreml-Warzenschwein noch ein weiteres Auto? Es hat doch schon ungefähr 800. Aber dieses hier hat er noch nicht. Das stimmte allerdings. Man konnte ihn manchmal Sonntagnachmittags sehen, wenn er auf dem Kutusowski-Prospekt in Moskau sein allerneuestes Schmiergeschenk des westdeutschen Botschafters, einen vergoldeten Porsche, spazieren führte. Sämtliche Ampeln waren abgeschaltet und von Panik gebeutelte Bullen mussten den Verkehr in alle Richtungen umlenken. Wach bleiben, Marlow. Ja. In weniger als einer Stunde müssen wir los. Okay, Scheherazade. Nennen Sie mich nicht so. Ich will ja nur, dass Sie mir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Scheherazade hat Ihre Geschichten erzählt, um den Sultan wach zu halten, nicht um ihn einzuschläfern. Ich kann mich an den Unterschied nicht mehr erinnern. Sie sollten schleunigst unter die Dusche gehen, Marlow. Mhm. Sie stinken. Nicht bevor ich meine Geschichte bekommen habe. Was für eine Geschichte? Die von dem Sultan und seinem Alfa Romeo. Was heißt das? Kalif Brovin sagt, ich würde es erfahren, wenn die Zeit reif sei. Nun, Eisenschwester, die Zeit ist jetzt reif. Ich habe 5 Tage in einem Zug in Richtung Nirgendwo verbracht. 3 oder 4 weitere Tage in einem Ithaka-Verlies. Und nun verkündet mir der Unheilsengel, dass ich stinke. Wie geht es nun von hier aus weiter? Was wollen Sie sonst noch wissen? Nur das, was ich wissen muss. Und was man in dem Herstellerbegleitbuch an technischen Daten finden konnte, geschrieben in Automobilsanskrit auf essbarem Reispapier in schnell schwindender Tinte. Unserer war ein dunkelroter Zweisitzer 6C 2300 Pescara Spider, Baujahr 1935, Höchstgeschwindigkeit 160 Stundenkilometer. Nichts Außergewöhnliches, nur ein alltäglicher Arbeiter-Alpha. Um den Sieg im Targa Abruzzo und im Coppa Acerbo in Pescara zu feiern, willigte Alfa Romeo 61 Stück des Modells 6C 2300 mit Pescara-Fahrgestell zu bauen, die allesamt mit dem gleichen 2925 mm Achsstand und einem starken Doppelvergasermotor ausgestattet waren. Dieser 6C 2300 wurde zur Automobilschau in Mailand 1934 präsentiert. Bene, bene, grazie a lei, signore. Herr van den Busch, Sie bleiben da und passen auf, dass niemand das Auto unseres Kunden klaut. Ich gehe mit ins Büro, unterschreibe die Überführungsunterlagen und dann machen wir uns auf den Weg nach Brüssel. Wie Sie wollen, Chef. Der Nachfolger des Kultwagens 6C 1750 und des Lückenbüßers 6C 1900, angetrieben von einem 2309 Kubikzentimeter Hubraum 6-Zylinder-Reihenmotor, verfügbar in drei Ausführungen, deren stärkste 95 PS bei 4500 Umdrehungen pro Minute leistete. Das wär's. Inspiziert und unterschrieben. Jetzt können wir unseren Kunden in Brüssel beliefern. Sie meinen den Sultan von Belgien? Er könnte vielleicht ein bisschen was zu meckern haben. Lassen Sie Ihre blöden Witze. Wir haben einen langen Weg vor uns. Immer mit der Ruhe, Eisenschwester. Man erwartet uns übermorgen in Brüssel, Herr van den Busch. Also los jetzt! Wir fahren nirgendwo hin. Was ist mit Ihnen los? Ich habe sämtliche Papiere unterschrieben. Wir können aufbrechen. Ein winziges Detail. Was denn nun schon wieder? Das ist das falsche Auto. Was wollen Sie damit sagen? Haben Sie ein Problem mit dem Wagen, Mister? Allerdings, Herr Mechaniker, Sir, ich fürchte, das habe ich. Verstehen Sie, damals, als der 6C Pescara Spider, den unser Kunde bestellt hat, 1936 an dem Mille Miglia-Rennen teilgenommen hat, war der Motor von 68 PS auf 95 PS hochgekitzelt worden. Na und? Der hier ist noch auf 68. Zweifeln Sie an meiner Ehrlichkeit? Oh, ganz gewiss nicht, Herr Mechaniker. Aber würden Sie bitte mal eben auf die Fahrerseite kommen? Ich will Ihnen was auf dem Armaturenbrett zeigen. Marloff! Lassen Sie ihn los! Wo ist unser Wagen, Spaghettifresser? Marloff! Stopp! Keine Sorge, Eisenschwester. Es ist das falsche Auto. Macht nichts, wenn da ein paar Blutflecken auf den Ledersitzen sind. Nun, Sir, was wollten Sie gerade sagen? Aua! Er steht in Kalabrien. Ah. Kalabrien. Wie viele Bushaltestellen von hier? Nachdem wir unseren Freund in den Kofferraum des falschen Alfa Romeo gesperrt und seine Werkstatt geschlossen und das Schild Bin Angeln aufgehängt hatten, begab ich mich mit meinem süßen Escort-Girl aus Litauen auf eine Sightseeing-Tour durch Italien, von Rom hinunter an die italienische Südwestküste. Marloff, nehmen Sie mir sofort die verdammten Handschellen ab! Der Schiffsladung seekranker deutscher Touristen mochten wir als ein glückliches Pärchen auf Hochzeitsreise erschienen sein. Turteltäubchen fern vom Nest, südwärts schnäbelnd, unaufhaltsam, unzertrennlich. Ich habe Ihnen doch schon 100 Mal gesagt, niemand darf irgendetwas wissen, nicht einmal Sie. So lautet der Befehl. Au! Drehen Sie die Hand nicht so. Das Metall schneidet mir ins Handgelenk. Meersalz ist ein wirksames Desinfektionsmittel. Hier vorbei ist, bring ich sie um, Marloff. Mit den bloßen Händen, ich weiß. Also gut. Erst sichern wir das Auto und dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Wie soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann? Können Sie nicht. Niemals. Sie wissen, warum wir hier sind, Signore Fontano. Wir sind nur Mittelsmänner wie Sie selber. Falls Ihr Verkäufer einen höheren Preis erzielen will, wir haben von unserem Käufer kein Verhandlungsmandat. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nein, nein, das Spiel geht so. Ich stelle Ihnen eine Frage. Zum Beispiel, wer hat uns beschissen und uns einen falschen Alfa Romeo angedreht? Und Sie sagen... Nee, darauf antworte ich nicht. Falsch, Sie müssen antworten. Ich war das. Hören Sie auf! Na los, das können Sie. Ich war's. Gut, nächste Frage. Wo ist der richtige Alfa Romeo, den unser Kunde bestellt hat? Und Ihre Antwort lautet? Schneller! Komm, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben? Der Mann, für den ich arbeite, kann eine Vendetta auslösen, indem er nur mit den Fingern schnippt. Der Mann, für den ich arbeite, kann durch bloßen Knopfdruck den Dritten Weltkrieg auslösen. Also, wo soll es sein, Knoblauchfresser? Oben oder unten? Oben oder unten? Arsch oder Schädel? Zeitverschwendung erfanden. Er kennt den Unterschied. Die Diese 12 oder 40 oder wie viel auch immer Mafia-Gorillas, die plötzlich in der Lagerhalle standen, waren den mir bekannten KGB-Rindviechern überlegen. Doppelreihige Anzüge. Beste italienische Seide aus Italien, nicht die italienische Seide made in Bukarest, die man in Moskau auf dem Schwarzmarkt finden konnte. Gut gekämmt, gut gekleidet, gutes Benehmen. Ich habe sie mit Ammoniak aufgeweckt. Cognac hätte es auch getan. Nun, ich würde gerne mit Ihnen anstoßen, Herr Van den Busch. Aber ich bin ein absoluter erst das Geschäft, dann das Vergnügen, Mann. Hat es Ihnen denn kein Vergnügen bereitet, mich zusammenzuschlagen? Nur ein vorübergehendes Vergnügen. Das hier ist eine fabelhafte Waffe für einen Chauffeur. Eine echte Luger, eine Antiquität. So eine habe ich schon seit dem Krieg nicht mehr in die Finger gekriegt. Es ist eine 9x19mm Parabellum und es macht mich extrem unglücklich, wenn sie jemand aus meinem Schulterhafter holt, ohne schriftliche notarielle Genehmigung. Kann man damit sogar schießen? Nur, wenn der Wind von Süden weht. Und in feuchten Klimazonen neigt sie zu Ladehemmungen. Und in Belgien? Was ist mit Belgien? Naja, ich habe da ein paar Erkundigungen über den Käufer des 6C 2300 Pescara Spider Alfa Romeo eingeholt. Der Kaufvertrag erwähnt einen gewissen Herrn Lawrence Bristol aus Brüssel. Doch diese Person wurde exakt dort in Brüssel in einem Lagerschrank gefunden, mit einer Schussverletzung durch den Augapfel. Hervorgerufen von einer 9x19mm Parabellum Luger, die man heute kaum noch finden kann. Die Gerichtsmediziner können noch nicht sagen, wie lange er in dem Lagerschrank verbracht hat. Klingt nach einem gemütlichen Ort für einen längeren Urlaub. Hier ist es sogar noch gemütlicher, Herr. Würden Sie mir bitte die Demütigung ersparen, Sie Van den Busch oder Luigi Bondini nennen zu müssen? Meine Freunde, falls ich überhaupt welche habe, nennen mich Marloff. Bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Sie dürfen mich meinetwegen ebenfalls Marloff nennen. Na gut, Marloff. Wer will mein Auto haben? Marloff. Ragazzi! Muss ich Ihnen wirklich ein zweites Mal die Fähigkeiten meiner Männer demonstrieren, Marloff? Hören Sie, Sie haben doch Ihr Geld gekriegt. Worüber regen Sie sich auf? Was schert es Sie, wer den Alpha fährt? Ich kann dieses Auto nicht einfach an irgendwen verkaufen. Es ist ein heiliges Objekt. Sein Lenkrad wurde von historischen Händen gehalten. Es war in Staatsangelegenheiten verwickelt. Der Erzbischof von Rom hat es gesegnet. Der Typ, der den Motor von 68 PS auf 95 PS umgerüstet hat? Ihre Witzchen gehen mir allmählich auf den Sack. Oh! Bringt das Mädchen rein! Wissen Sie, Signorina, ich bin in der Schule nicht über den Kindergarten hinausgekommen. Und wenn ich bis 10 zähle, kann es passieren, dass ich 7 oder 8 Zahlen auslasse. 6, 8. Warten Sie, Don Carlo. Ich habe einen Bericht des Käufers. Den darf ich Ihnen nur im Falle eines Echtheitszweifels das zeigen. Das ist jetzt der Fall, Signorina. Wo ein Zweifel über den Bankcheck bestehen könnte. Der Scheck ist mir scheißegal. Wenn er ungedeckt ist, wird der Wagen automatisch sofort zurückgenommen und der Käufer mitsamt seiner ganzen Familie bis in die zweite Generation ohne das geringste Zögern in Gottes Hände übergeben. Wo liegt also Ihr Problem? Ich kann nicht zulassen, dass dieses Fahrzeug von einer Person niederen Ranges gefahren wird. Wer ist der Käufer, wenn es nicht Herr Lawrence Bristol aus Brüssel ist? Na gut. Wo war ich stehen geblieben? Sie waren bei 8, nur noch 17, bis Sie bei 10 sind. Einen Moment. Hier ist die notarielle Bescheinigung. Ihnen dürfte klar sein, dass unser Kunde auf totaler Diskretion Ihrerseits besteht, Don Carlo. Warum das so ist, werden Sie verstehen, wenn Sie den Umschlag öffnen. Und ich muss natürlich darauf bestehen, dass Sie das Dokument sofort zerstören, sobald Sie Kenntnis davon genommen haben. Heilige Madonna. Jetzt verstehen Sie. Aber er? Es ist nicht für ihn. Es ist ein Geschenk für Sie. Sie meinen? Für Grace. Zu Ihrem Geburtstag. Es brauchte nicht viel, um sich auszurechnen, dass der gleiche KGB-Handwerker, der meine Luigi Bondini-Identität erfunden hatte, auch Siegel und Unterschrift von Fürst Rainier von Monaco für dringliche Unwahrheiten tadellos neu geschaffen hatte. So fuhren wir also unter Cosa Nostra-Eskorte direkt zur italienischen Grenze. Und da saß ich nun in dem fabelhaftesten Oldtimer der Welt, unter der wunderschönen adriatischen Sonne mit einem Postkartenmeer, das am Trittbrett vorbeiglitt. Doch unglücklicherweise fiel dieses ganze Glück in Malofs tägliche schlechte Launestunde, die normalerweise von 12 Uhr mittags bis 11.59 Uhr am nächsten Tag dauerte. Ich hatte seit einer Woche nicht geschlafen. Meine Innereien waren von zahlreichen Makaronischlägern misshandelt worden und mein altes Erbsenhirn litt auch schon unter Sodbrennen. Ich kann nicht fahren. Was soll das heißen, Sie können nicht fahren? Nun, wir hatten sehr strenge Regeln damals in den alten Tagen des NKWD. Nur wenige Agenten durften Fahrer werden. Die niederen Ratten wie Malof und Co. mussten hinten sitzen und die Hände der Gefangenen halten, bevor sie aus dem fahrenden Auto stießen. Sie erwarten, dass ich die ganze Strecke von Kalabrien bis nach Moskau fahre? Das war der Punkt. Der KGB wusste ganz genau, dass ich nie ein Auto besessen, noch je eine Hand geschmiert hatte, um einen Schwarzmarktführerschein zu ergattern. Wessen brillante Idee konnte es also gewesen sein? Mich, Marlow, auszuwählen, Brezhnevs neues Auto zum Kreml zu chauffieren. Aber jetzt war vielleicht der Moment gekommen, wo ich fahren lernen musste. Erste Lektion. Ist es das hier, was man eine Handbremse nennt? Ja, aber fassen Sie sie nicht an, nur im Notfall. Marlow, ich hab doch gesagt, nur im Notfall. Tja, Eisenschwester, das ist jetzt keiner. Sie bringen uns doch um! Ist das hier das Gaspedal? Ach, treten wir auf den Fuß, Sie Idioten! Zweite Lektion, beschleunigen! Marlow! Nehmen Sie Ihren Fuß von meinem Wegerad außer Kontrolle! Kommen Sie, lassen Sie mich mal ein bisschen mit dem Lenkrad. Marlow! Ach, wessen Auto ist das, Eisenschwester? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich das erfahre. Also? Il Duce! Wer ist das? Jesus im Himmel! Jesus im Himmel? Mussolini, Idiot! Und er ist der Typ, der es an Brezhnev verkauft? Der Typ? Il Duce, Marlow. Ich fass es nicht. Also wozu dann die ganze Geheimniskrämerei? Glauben Sie wirklich, dass Oberhaupt der Sowjetunion will, dass bekannt wird, dass er einen Alfa Romeo gekauft hat, der einst dem Faschisten Benito Mussolini gehörte? Er würde zum Gespött des ganzen Warschauer Paktes werden. Begreifen Sie endlich! Können Sie von einem Dorftrottel erwarten, dass er irgendwas von irgendwas versteht? Er besaß insgesamt 12 Alphas. Il Duce? Il Duce! Er liebte Maschinen, ganz besonders Autos, um darin herumzuparadieren. Er liebte es, von den Leuten erkannt zu werden, ganz besonders von Frauen. Wann immer ihm ein junges Täubchen ins Auge sprang, pflegte er mehrfach an der anvisierten jungen Frau vorbeizufahren. Und dann ließ er sie einsteigen und kutschierte sie durch Rom. Klingt wie Brezhnev. Das nervt mich. Was suchen Sie? Javier Cugat. Wen? Um eine Rumba-Schritte zu üben. Wissen Sie, Marlow, Sie sollten ernsthaft Ihre gewaltsame Ader unter Kontrolle kriegen. Gewalt kann echt nützlich sein, aber Sie müssen lernen, sie geschickt einzusetzen. Um Ihnen ehrlich die Wahrheit zu sagen, ich bin in Wirklichkeit ein lieber Kerl, Magdalena. Die Sache ist nur, dass ich nicht immer die Landessprache beherrsche, so dass ich frustriert werde und meine Fäuste automatisch eine Art Esperanto zu sprechen beginnen. Wie konnte ich Sie davon überzeugen, dass ich eigentlich ein lieber Teddybär war? Wirklich? Man braucht nur mein Fell in der richtigen Richtung zu streicheln und schon komme ich kuscheln. Probier mich, Magdalena aus Vilnius. Oldtimer-Auto- und Mussolini-Expertin mit grünen Augen. Oh, oh, Marlow, pass auf. Fatale Gedanken auf 2000 Kilometer. Gefahr direkt voraus. Nimm die Umleitung. Aber es war zu spät. Tatsächlich war es schon in dem Augenblick zu spät gewesen, als meine Finger sie zu Gesicht bekommen hatten. Sogar schon vorher. Und jetzt krochen meine Hormone aus den stillen Winkeln, wo sie während einer viel zu langen Saison brav ausgeharrt hatten. Aufwachen, Marlow. Ja. Moskau. Endstation. Oh. Ja, woher wussten Sie, dass hier mein Büro, mein Kakerlakenloch ist? Gehört zu meinem Job. Na, schon gut. Aber warum halten wir hier? Ich dachte, wir würden den Wagen dem Oberwarzenschwein persönlich abliefern. Ein LKW wird das Auto das letzte Stück transportieren. Man will nicht, dass es an den Ampeln in der Moskauer Innenstadt Aufsehen erregt. Mhm. Nun, es war süß, Sie kennengelernt zu haben, Eisenschwester. Vielleicht können wir uns irgendwann mal zu einer Limonade in Bialystok wiedersehen? Hm? Nein, Marlow. Sie haben mich genug gedemütigt. Beschämen Sie mich nicht noch mehr, indem Sie vorgeben, es zu bedauern. Und außerdem habe ich geschworen, Sie umzubringen. Schon vergessen? Gehen Sie mir in Zukunft lieber aus dem Weg, denn ich halte immer Wort. Naja, Sie wissen jedenfalls, wo Sie mich finden. Zweite Etage links. Es gibt nicht mal eine Tür. Ich bin der mit dem hundertprozentig falschen, nach Osten geneigten Borsalino. Also. Ich meine es ernst, Marlow. Schützen Sie Ihren Rücken. Keine Sorge, ich habe Augen zwischen den Schulterblättern. Sie meinte es wirklich ernst. Und eines schönen Tages, wahrscheinlich in einem Moment, wo ich mich nach ihr sehnte, würde sie auftauchen und mir das Gas abdrehen. Aber das würde vermutlich nicht heute Abend sein. Sie musste ein Auto persönlich abliefern. Bei dem erst- oder zweitmächtigsten Warzenschwein des Universums, je nachdem, welcher Religion sie angehören. Wer immer während meiner Abwesenheit hier gewesen war, hatte eine ziemlich professionelle Arbeit geleistet, das Büro genauso zu hinterlassen, wie es gewesen war. Nichts war deplatziert. Aber mein Lieblingsgeruch von Staub, vermischt mit Resten von Old Black Joe Kentucky Bourbon, schwarz gebrannt und abgefüllt in Jerewan, Armenien, fehlte. Also hatte jemand gelüftet während meiner Abwesenheit. Wahrscheinlich, um die Spuren seines eigenen Gestanks zu vertuschen. Nichts war weggenommen worden, weil es minus nichts zu holen gab. Also lautete die Frage, was war zurückgelassen worden und wo und warum? Es war die Schwester der Frage, die mich seit Kalabrien juckte. Pronto? Inspektor Galanto. Wer will ihn sprechen? Ah, Kommissar Ryumov, Moskauer Polizei, 4. Division. Moskau? Ungefähr 2300 Kilometer nördlich von Rom. Ein schöner Ort, den man im Hochsommer besuchen sollte, wenn die Eisschollen in der Mitternachtssonne glitzern. Warum glitzern, Kommissar? Eine 9x19 mm Parabellum Luger mit zwei kürzlich abgefeuerten Patronenhülsen. Drei? Wir zählen nur Luigi Bondini und einen gewissen Mr. Lawrence Bristol aus Brüssel. Nummer drei ist ein Automechaniker aus Rom, der in seine Werkstatt eingesperrt und in die Kehle geschossen wurde. Allem Anschein nach, weil er das Verkaufsversprechen für einen Oldtimer nicht eingehalten hat. Aha. Irgendwelche Hinweise? Ich brauche keine Hinweise. Ich hatte den Kerl in den Händen und ich habe ihn entkommen lassen. Er ist einer von Ihnen. Ein Moskauer Mistkerl namens Marlow. Hm. Genau das wollte ich von Ihnen bestätigt haben, Inspektor. Wissen Sie, wo er ist? Wir haben ihn gestern eingesammelt. Dann können Sie mir einen Gefallen tun. Dieser Sackkerl hat mir den Unterkiefer zertrümmert. Ging im Hammer auf mich los, als ich gerade nicht hinschaue. Der Wüstling? Bearbeiten Sie ihn für mich. Ja, ein paar Rücken die Nase. Sie wissen schon, wie man sowas macht. Zu spät, Inspektor. Wieso zu spät? Ja, wir verlieren hier keine Zeit. Sie meinen... Das einzige Problem ist, dass wegen eines Schreibfehlers der Prozess erst nächste Woche stattfinden kann. Obwohl das Urteil an dem Herrn gleich hier in meinem Büro vollstreckt worden ist. Mit seiner eigenen Luger. Schade, ich hatte so gehofft. Tut mir leid, das mit Ihrem Unterkiefer. Pinocchio. Nun, Marlow, da wirst du dir selber einiges zu erklären haben. Eine Luger, genau wie deine, hat in zwei Ländern Leichen hinterlassen. Wobei du nur einer der Leichen persönlich begegnet bist und sie nur ein bisschen verprügelt hast. Naja, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein bisschen. Aber die Tatsache, dass du die drei Männer nie getötet hast, die deine Luger in eine bessere Welt befördert haben soll, während sie die ganze Zeit in ihrer Wiege unter deiner Schulter schlief, ist nur ein unwichtiges Detail des Rätsels. Die wirklich harte Nuss, die, mit der man auf der Kirmes einen riesigen Teddybär gewinnen kann, lautete: Wieso bist du mit heiler Haut davongekommen? Ich verließ also mein Rattenloch-Büro und ging in meine Wohnung. Ich wollte die ganze Episode erstmal aus meinem System herausschlafen. Aber als ich den Wohnungsschlüssel ins Schloss steckte, war ich plötzlich ganz unglücklich mit dem Übergewicht meines Schlüsselbundes. Da war der Schlüssel zu meiner Bürotür, die vor ein paar Jahren von einem KGB-Knobelbecherstiefel eingetreten worden war. Dann einer zu meiner Wohnung. Dazu ein paar nützliche Schnüffelnasen-Passepartout-Schlüssel, die ich in der vergeblichen Hoffnung aufbewahrt hatte, dass irgendwer mich anheuern würde, irgendwo einzubrechen. Aber zwei von diesen Schlüsseln waren meinen Fingern unbekannt. Mein Erbsenhirn machte noch immer Überstunden. Der Schlaf würde mich also im Schnellgang übermannen müssen. Das Einzige, was noch fehlte, war Magdalenas Stimme, während sie Palmöl in die Rillen seitlich unterhalb meiner Schulterblätter rieb. Ohne Panzerung und ohne schussfeste Scheiben war der Spider von Mussolini zunächst abgelehnt worden. Nicht, weil er über diese Schutzvorrichtungen nicht verfügte, sondern weil er keinen Notsitz hatte. Il Duce, der nur selten ohne seinen Chauffeur fuhr, empfand wohl die Notwendigkeit, irgendwelche anvisierten Frauen, die er vielleicht kennenlernen könnte, unterbringen zu können. Das Heck musste höher gesetzt werden, damit der neue Due Posti Dietro Sitz integriert werden konnte. Er wurde beinahe auf gleiche Höhe mit der Karosserie gebracht. Der Benzintank wurde umpositioniert. Die Heckflossen wurden neu gestaltet, um ein diskretes, wegklappbares Trittbrett unterzubringen. Nicht nur in Kalabrien war Frühling, auch in Moskau. Was bedeutete, dass man sich an den Hausfassaden festhalten musste, während man auf einer 12 cm dicken Eisschicht voranschlitterte. Doch mit der Sonne, die sich widerwillig über den Kutusowski-Prospekt reckte, waren die Schneepflüge, die die Schnellspur der Straße reinigten, eine merkwürdige Fata Morgana. Wenn man bedenkt, dass sie gewöhnlich erst kurz vor der Parade zum 1. Mai hervorgeholt wurden, wenn sogar der Matsch von den Straßen verschwunden war und es nichts anderes mehr zu pflügen gab als feuchte Luft. Seltsamer noch waren die Bullen, die den morgendlichen Autoverkehr aus dieser Zone umleiteten, indem sie die Straßen absperrten und mit ihren reizenden Knüppeln gaffende morgendliche Spaziergänge wie Marlow verjagten. Lieber 6C2300 Pescara Spider Alfa Romeo. Happy Birthday to you. Verdammte Scheiße, Marlow. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen? Diese gleiche Frage habe ich mir auch gerade gestellt, Brovin. Ich bin auf dem Weg zu Che Marlow, um meinen akuten kalabrischen Sonnenbrand auszuschlafen. Ich stecke meinen Wohnungsschlüssel ins Schloss, öffne meine Haustür und finde mich in der Kreml-Garage wieder. Das ist wie eine dieser Sesam-öffne-dich-Geschichten, die die Zunge des Sultans aus dem Maul hängen lassen. Nicht wahr, Scheherazade? Zur Hölle mit Ihnen, Marlow. In der Hölle bin ich schon, Eisenschwester. Verirrt irgendwo zwischen tiefem Untergrund und Schwimmen durch endlose Tonnen von Kreml-Scheiße. Halten Sie Ihr blödes Maul und sagen Sie, was Sie hier wollen. Naja, ich habe einen großen Teil meines Italienurlaubs damit verbracht, unseren Sechszylinderfreund hier ohne einen Kratzer herzubringen. Da dachte ich, es wäre nur gerecht, wenn ich zur Testfahrt eingeladen würde. Ach, bitte, bitte, nur vom Kreml den Kutusowski-Prospekt hinunter. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Nicht nötig, Brovin, heute ist es soweit. Genauer gesagt, jetzt. Und ich bin nicht nur nicht zu der großen Gala eingeladen worden, nein. Man hat sogar den Schlüssel zu dieser Garage in meinem Büro hinterlassen. Und jetzt sind Sie überrascht, mich hier zu sehen, was? Das kann doch nur bedeuten, dass der Schlüssel in meinem Büro erst nach der Testfahrt heute Morgen gefunden werden sollte. Und so... Was? ...wäre ich entzückt, wenn ich erfahren könnte, wie der Plan lautet. Was also werde ich getan haben, bevor ich es je tun könnte? Ich kann Ihnen nicht folgen. Ach, Brovin. Jemand hat eine Marlowe-Spur den ganzen Weg von Italien bis hierher in diese Garage gelegt. Nur scheint mich niemand daran hindern zu wollen, zu tun, was immer das sein mag, das ich noch nicht getan habe. Vielleicht sollte ich erst einmal rausfinden, was es ist, das ich tun soll, bevor ich es tatsächlich tue und ein schlechtes Zeugnis bekomme. So. Wer startet freiwillig den Motor? Niemand, bevor der Boss hier ist. Es ist sein Vorrecht und sein Vergnügen. Und was, wenn der Motor vom Frost ein bisschen eingefroren ist? Wie peinlich, wenn der Wagen aus irgendeinem Grund nicht anspringt. Fassen Sie das Fahrzeug nicht an, Marlowe! Das würde ich nicht mal im Traum tun. Diese Ehre und dieses Privileg stehen ganz allein der Allerlieblichsten unter uns zu. Einsteigen, Eisenschwester. Pronto. Marlowe, ich bring Sie um. Nichts als leere Versprechung. Setzen Sie sich ans Steuer. Sofort. Was machen Sie damit hier, Marlowe? Ich fessle Sie mit Handschellen ans Lenkrad, Genosse, erster Parteisekretär Brezhnev. Sie hat zu viel Schönheitscreme auf ihren Fingern. Die könnten so leicht abrutschen. Ist Ihnen klar, dass es sich um Oberstleutnant Goncharova von der 12. Division der sowjetischen Luftwaffe handelt? Nun, ich hatte mir schon seit Tag Nummer 2 gedacht, dass sie eine Geheimdienstmieze sein muss. Ich konnte nur noch nicht herausfinden, für wen sie eigentlich arbeitet. Hören Sie auf zu denken und befreien Sie sie. Sofort. Sofort ist ein dehnbarer Begriff, erster Genosse Brezhnev. Zunächst wird sie noch den Zündschlüssel für uns drehen. Nur zu ihrer Erbauung. Marlowe, in der Sowjetunion behandeln wir die Frauen nicht so. Es ist nichts als perfekte Gleichberechtigung, erster Parteisekretär. Ich behandle sie genauso, wie ich es mit einem Mann tun würde. Ich hab den Schlüssel nicht. Kein Problem. Alibaba hat für jede Gelegenheit einen zur Hand. Diesen hier habe ich heute Morgen in meinem Büro gefunden. Jetzt drehen Sie ihn mal, Eisenschwester. Nein! Marlowe, was wollen Sie denn damit beweisen? Dass die Lady darauf bestanden hat, ihren Alpha gestern Abend ohne mich hierher zu bringen. Dass die Lady Oberstleutnant Goncharova von der 12. Division der Luftwaffe offenbar über Fachkenntnisse in Bum-Bum-Brandvorrichtungen verfügt. Dass die Lady Angst hat, den Motor anzulassen, erster Parteisekretär. Und da ich ganz zufällig im Besitz der beiden Schlüssel für die Garage und den Wagen bin, sieht es gar nicht gut aus für Marlowes wertlosen Arsch. Die Sicherheitsleute haben den Wagen von oben bis unten und von rechts nach links untersucht. Aber nicht von Benzintank zu Benzintank, Brovin. Umgestaltet von Herrn Il Duce persönlich, mit einem vorne untergebrachten falschen Tank. Von Sicherheitsleuten leicht zu übersehen. Aber unsere Eisenschwester hier... Oldtimer-Expertin weiß das natürlich. Ah, hoppla. Da kommen ja die Chorus-Girls. Ich bin sehr dankbar für Ihre Sorge um meine persönliche Sicherheit, Marlowe. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Ihre Gorillas beeindrucken mich nicht, erster Parteisekretär. Zum einen ist das hier eine Luger Parabellum. Und das da, der Zündschlüssel. Nur eine Vierteldrehung und wir werden alle miteinander im bolschewistischen Himmel Poker spielen. Glauben Sie. Oberstleutnant, schalten Sie die Zündung ein. Aber... Tun Sie es einfach. Mir zuliebe. Entwaffnen und verhaften Sie diesen Mann. Als plötzlich 75 Gorillas über mich herfielen, kalkulierte ich, dass es wohl das Beste sei, mich nicht mit ihnen zu streiten. Und obwohl sie nur ein paar meiner Nasen und drei meiner Arme brachen, hegte ich den bohrenden Verdacht, dass man mir das Schlimmste ersparte. Ein Eindruck, der mich bis ins Lubjanka-Gefängnis, meine Alma Mater, begleitete, wo ich eine Vorzugsbehandlung genoss. Feudales Essen, verkochte Kascha mit zu viel Pfeffer und so viel Salz, dass man wünschte, im Meer ertrunken zu sein. Doch es waren nur läppische 6 Monate, die sie mich dort behielten. Mein übliches Arbeitspensum von einem Auftrag pro Jahr würde sich zukünftig weiter reduzieren. Das war klar. Ich hatte nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen, als in meinem Büro rumzusitzen und zu warten. Der Verlust der letzten Monate versetzte den alten Marloff in melancholische Trübsal. Ich hatte mich doch so auf den Tag gefreut, wo Magdalena mir auflauern und mich überraschen würde, damit ich endlich von guten wie von schlechten Zeiten befreit war. Befreit auch von meiner ständigen Sehnsucht nach ihr. Sollte ich nicht besser die Sache mit Il Mussolinis Auto einfach in Frieden ruhen lassen? Es kursierte das neue Gerücht, Oberwarzenschwein Brezhnev habe ein Auge auf den sonderangefertigten Ferrari geworfen, der einst dem Ehepaar Perón in Argentinien gehört hatte. Der Alfa Pescara Spider war schon Geschichte. Biegen Sie beim Lenin-Mausoleum nach rechts, Fahrer, und dann bei Stalins Grab nach links. Malov! Sie haben mich zu Tode erschreckt. Ein Glück für Sie, dass ich zu schnell fahre. Wenn meine Leibwächter Sie einholen, werden Sie sie in eine Schüssel Borscht verwandeln. Auf der sozialen Leiter wäre das immerhin eine Stufe höher als reine Hundescheiße. Lohnt es sich zu fragen, was Sie eigentlich wollen? In einer perfekten Gesellschaft wie der unseren wäre es mir ganz recht zu erfahren, wieso man mir den Stalin-Orden für Arschlöcher erster Klasse verliehen hat, obwohl ich drei Leute ermordet habe, die ich nie ermordet habe, und eine Bombe unter ihrem Auto angebracht habe, die ich da nie angebracht habe und die es nicht einmal je gegeben hat. Oh doch. Sie meinen, da war wirklich eine Bombe unter dem Wagen? Natürlich war da eine. Wir hatten sie allerdings schon entschärft, bevor sie in die Garage kamen. Das heißt, Sie waren schon vorbereitet oder vorgewarnt. Wie auch immer, Marloff. Eigentlich sollte sie erst auf dem Kutusowski-Prospekt losgehen. Mit mir am Lenkrad. Ist einfach spektakulärer. Woher wissen Sie das? Wir hatten ein freundliches Gespräch mit dem schuldigen Haupttäter. Ich dachte, dass man mich dafür auserkoren hatte. Sie waren nur ein Strohmann, Marloff. Man muss immer eine Spur hinterlassen. Sie waren die Spur. Man hat sie für dümmer gehalten, als sie sind. Danke. Aber wer ist Mann? Zu viele Fragen, Marloff. Seien Sie zufrieden, Sie sind doch glimpflich davongekommen. Ich hätte Sie auch unter irgendeinem Kanaldeckel verschwinden lassen können. Verstehen Sie doch, Marloff. Ich liebe es, solche Autos zu fahren. Klein und schnittig, wie der Leib einer Frau. Hier bin ich König der Straße. Ich kontrolliere die Ampeln, überschreite Geschwindigkeitsbeschränkungen, gehe Risiken ein, die jemand in meiner Position niemals eingehen darf. Die besten Ideen kommen mir hier hinter diesem Lenkrad. Warum würden Sie denn Ihren eigenen Mordanschlag inszenieren wollen? Wer weiß, Marloff. Irgendwem kann man sowas dann immer anhängen. Ein Hahnenkampf zwischen den zivilen und den militärischen Geheimdiensten. Die CIA, immer bereit zu einem guten Scherz? Ein paar Unzufriedene in den sowjetischen Schwesterrepubliken, die mir unsere hilfreiche Mitwirkung in Prag verübeln. Ihre Vermutungen sind so gut wie meine. Wir wissen einfach nicht mehr, wer loyal ist und wer nicht. Aber Sie haben doch sicher Ihre eigenen Leute unter Kontrolle, oder? Nicht sicher, Marloff. Einige von Ihnen haben Ihre persönlichen Ziele. Und manche Schwesterrepubliken werden unkontrollierbar, sehr unangenehm. Stalin wusste, wie man damit umgehen muss. Hausputz. Hin und wieder weichen die Dinge auf. Und wir müssen eine kleine Schocktherapie verschreiben. Man desinfiziert die geheimen Winkel. Natürliche Auslese. Alle 5-6 Jahre, würde ich sagen. Ich kann verstehen, dass man sie in die Luft jagen möchte. Aber warum in einem so kostbaren Auto? Keine Fragen mehr. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Nur eine noch. Was haben Sie mit Magdalena gemacht? Magdalena? Hat sie wenigstens einen fairen Prozess gehabt? Sitzt sie immer noch im Knast? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Von Oberstleutnant Goncharova. Goncharova? Nie gehört. Das Mädchen, mit dem ich von Italien nach Moskau gefahren bin, um ihr scheiß Auto abzuholen. Mädchen? Welches Mädchen? Ihre Fantasie spielt Ihnen wohl schon wieder einen Streich, Marlow. Na, ist das denn nicht genau der Sauerrahm auf den Blinis, Eure Majestät? Ich hätte geschworen, dass da ein Mädchen bei mir war. Vielleicht eine Anhalterin, die Sie unterwegs aufgegabelt haben. Wer weiß? Genossen, wir leben in einer komplizierten, stürmischen Zeit. Unsere Panzer in Prag sind nicht Ausdruck einer Okkupation. Wir achten die Souveränität der einzelnen Staaten. Aber diese Souveränität ist durch die Interessen der sozialistischen Gemeinschaft begrenzt. Der Imperialismus wird immer hinterhältiger. Er sucht nach den schwachen Gliedern im sozialistischen Lager. Betreibt ideologische Wühlarbeit. Versucht, Zwietracht zu säen. Der Weltimperialismus, das sind die Kriegstreiber USA und ihr Hauptverbündeter, die herrschenden Kreise der BRD. Sie unterstützen die Feinde des Sozialismus in der Tschechoslowakei. Aber die echten Kommunisten werden den Sieg erringen. Der Internationalismus ist der Kraftquell unserer Bewegung. Als ich in mein Büro zurückkam, war es das allererste, mein Radio, das gute alte Atmosphäre, gegen die Wand zu schleudern. Es zersplitterte nicht nur in 1000 Stücke falschen Bakelits. Der Schock schien auch seine versteckten Frequenzen zu befreien. Eifrig suchte ich nach Musik von Javier Cugat, um meine Rumba-Schritte zu üben. Aber dann fiel mir etwas weit Besseres zum Zeitvertreib ein. Eine neue Mission. Mir wurde schlagartig klar, dass alle Probleme in meinem Leben darauf zurückzuführen waren, dass ich nicht Auto fahren konnte. Also lernte ich fahren, beschaffte mir einen gefälschten Führerschein auf dem Schwarzmarkt im Gorbuschka-Viertel außerhalb von Moskau, setzte meinen hundertprozentig falschen Borsalino auf und machte mich auf den Weg nach Vilnius in Litauen. Doch als ich an der richtigen Adresse ankam, war da nur eine dreibeinige Nutte, die niemals etwas von einer Magdalena gehört haben wollte. Schlimmer noch, als ich ein paar Tage später einen meiner Schnüfflerschlüssel benutzte, um in die Büroarchive der 12. Division der Luftwaffe einzudringen, fand ich dort nicht die geringste Spur von irgendeinem Oberstleutnant Magdalena Goncharova. Es gab sie nicht. Es hatte sie nie gegeben. Nichts. Nada. Bobkes. Ciao, ciao, Bambino. Marlow und der Alpha Spider von David Zane Meyrowitz. Marlow, Udo Schenk. Magdalena, Maja Schöne. Brezhnev, Bernd Kuschmann. Don Carlo, Matthias Ponier. Brovin, Daniel Berger. Galanto, Ulrich Gebauer. Fontano, Martin Bross. Mechaniker, Oliver Krietsch-Mazura. Technische Realisation Günter Kasper. Musik Bernd Keul, Adrian Ilz und Verena Guido. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.